Der kleine Martin war erst 13 Jahre. Er ging zur Schule und dort war er ein Streber. Er brachte immer gute Noten mit nach Haus. Und seine Mitschüler lachten ihn manchmal dafür aus. Martin, du bist ein toller Typ. So dass sich kein Mädchen in dich verliebt. Der kleine Martin, letzter auf der Bank, dessen Ansehen der kleine Martin war nicht sehr beliebt, weil er mit der Sportlehrerin im Sportzimmer gerne Sport trieb. Martin, du bist ein toller Hengst. Wow, wow, wow. Doch pass auf, dass du dich nicht verrennst. Der kleine Martin machte 1-0 Abitur. Doch leider stellte sich jeder Chef bei ihm stur. Er wäre zu überqualifiziert, so dass sich der Martin bei Netto an der Kasse ausprobiert. Martin, du bist wirklich ein Genie. Behandelt man dich auch wie ein Vieh? Martin, was ist nur mit dir geschehen? Man sieht dich den Keller runtergehen. Martin, du hast unsere Wunder kennt. Spürst deine Sorgen mit. Was ist nur mit dir passiert? Wow, wow, wow. Ungewaschen und un